Und er ist es, der aus Wasser menschliche Wesen erschafft und sie dann zu Blutsverwandtschaft und Schwägerschaft bestimmt. Dein Herr ist allmächtig.